Abschnitt 15 aus Die Geschichte meines Zeitgenossen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Geschichte meines Zeitgenossen von Wladimir Korolenko, übersetzt von Rosa Luxemburg. Erste Lehrzeit. Der polnische Aufstand. Während des polnischen Aufstands. Der Aufstand brach bekanntlich zu Beginn des Jahres 1863 aus. Eine dumpfe Gärung, die sich in Demonstrationen Luft machte, hatte indes schon bedeutend früher um sich gegriffen. Ungefähr im Jahre 1860 kehrte der Vater einmal in ernster und sorgenvoller Stimmung vom Dienste heim. Nach einer Unterredung mit der Mutter ließ er uns alle in sein Zimmer kommen und sagte: »Hört, Kinder, ihr seid Russen, und von heute ab habt ihr Russisch zu sprechen.« So geschah es, dass in unserer polnischen Familie nunmehr das Russische als Umgangssprache eingeführt wurde. Wir Kinder nahmen diese Reform ziemlich sorglos, beinahe vergnügt hin, brachte sie doch jedenfalls etwas Neues in unser Leben. Die Ursachen jedoch, die zu dieser Neuerung geführt hatten, blieben uns einstweilen verborgen. Freilich drangen auch zu uns schon allmählich Gerüchte über mancherlei aufregende Ereignisse, die in Warschau, dann in Wilna, wo es schon 1861 zu ziemlich ernsten Demonstrationen gekommen war, stattgefunden haben sollten. All dies ging jedoch irgendwo in weiter Ferne, in der unbekannten, abstrakten Welt vor sich, die uns Kinder nicht weiter interessierte. Unsere kleine Welt atmete noch ungetrübten Frieden. Im Ryszlinskischen Pensionat herrschte zwar die polnische Sprache, von nationalen Gegensätzen jedoch gab es unter den Zöglingen nicht eine Spur. Herr Ryszlinski hatte es lange fertiggebracht, den Geist gegenseitiger Toleranz unter uns aufrechtzuerhalten. In unserer Mitte gab es auch einige echte Russen, darunter zwei Brüder Suchanow, von denen der Ältere stets der Erste in der Klasse war. Einmal passierte mit diesem oder einem anderen Russen folgender Zwischenfall. Einer der polnischen Zöglinge, der erfahren hatte, dass sein russischer Mitschüler am Vorabend das heilige Abendmahl empfangen hatte, begann den orthodoxen Ritus zu verhöhnen. Er knitterte eine Art Kelch aus Papier zurecht, schnitt über demselben Grimassen und spuckte zum Schluss hinein. Der Russe hielt eine Weile an sich, dann holte er aus und gab dem Jungen eine so schallende Ohrfeige, dass sie im ganzen Klassensaal zu hören war und auch von Ryszlinski gehört wurde. Nachdem er erfahren hatte, um was es sich handelte, rief er die beiden vor und richtete an den Polen vor der ganzen Klasse die Frage: Was hättest du getan, wenn er ebenso die Hostie, das katholische Abendmahl, verhöhnt hätte? Der Pole wurde verlegen, sagte aber dann mit gesenktem Blick: Ich hätte ihn geohrfeigt. Nun, so ist dir recht geschehen. Geh, und überdies sollst du noch niederknien. Der Junge wurde feuerrot, kniete im Winkel nieder und blieb sehr lange knien. Wir errieten endlich, worauf der alte Ryszlinski wartete. Wir hielten unter uns Rat, wählten eine Deputation, an deren Spitze Suchanow stand, und entsandten sie an Ryszlinski, um für den bestraften Pardon zu erbitten. Ryszlinski empfing die Deputation mit ernstem Gesicht und begab sich auf seinen Krücken in den Klassensaal. Nachdem er seinen üblichen Platz eingenommen hatte, befahl er dem Bestraften aufzustehen und ließ die beiden Gegner einander die Hand reichen. »Nun, jetzt ist die Sache abgemacht und vergessen«, sagte er. »Wenn aber«, fügte er hinzu, indem er plötzlich mit wütendem Augenrollen seine sehnigen Arme mit den kurzen gespreizten Fingern vorstreckte, »wenn ich noch einmal höre, dass sich einer erlaubt, einen Andersgläubigen zu verhöhnen, die Knochen schlage ich euch entzwei, alle Knochen!« Und wir lebten wieder friedlich miteinander, ohne die Nationalitätenunterschiede im geringsten zu beachten. Indessen loderten die fernen Flammen immer höher empor, und die heiße Odem fing an, wie von Windstößen dahergetragen, auch unsere stille Provinz zu versengen. Immer häufiger bekamen wir von Vorgängen in Warschau und Wilna, von Opfern zu hören. Doch nahmen sich die Erwachsenen noch in Acht, im Beisein der Kinder darüber zu sprechen. Einmal waren die Eltern bis spät in der Nacht bei Ryszlinskis zu Besuch geblieben. Endlich vernahm ich noch im Schlaf das Rollen unseres Wagens im Hof und kurz darauf machte mich ein ungewöhnlicher Vorgang vollends wach. Vater und Mutter standen, beide noch in Überkleidern, wie sie gekommen waren, im Schlafzimmer und stritten über irgendetwas hitzig in voller Vergessenheit sowohl der späten Stunde wie der schlafenden Kinder. Ich hörte ungefähr Folgendes. »Und dennoch«, sagte die Mutter, »du musst zugeben, es war doch früher anders, noch unter Nikolaus. Noch leben ja Leute, die sich erinnern.« »Na, und was folgt denn daraus?«, erwiderte der Vater. »Es war anders, ist es aber jetzt nicht mehr. Unter Alexander habt ihr es gehabt, Nikolaus hat es weggenommen. Geschah euch recht, weshalb habt ihr gemeutert?« »Aber du musst doch zugeben, ist denn das gerecht?« »Belehre, Kranker, den Medikus. Was gerecht, was ungerecht, dich hat man nicht befragt. Ihr habt in Treuheit geschworen und damit basta.« »Nein, warte mal.« »Nein, warte du mal.« »So lass mich doch ausreden.« Ich hatte bis dahin noch nie, zumal um diese Stunde, meine Eltern so hitzig streiten gehört und setzte mich verwundert im Bett auf. Als sie den unerwarteten Zuhörer gewahr wurden, wandten sich beide an mich. »Nun gut, der Junge soll entscheiden«, sagte die Mutter. »Schön, er soll entscheiden. Also höre, Kleiner, du hast, sagen wir, der Mama versprochen, immer brav zu sein. Musst du dein Versprechen halten?« »Jawohl«, antwortete ich ziemlich fest. »Nein, warte mal«, unterbrach die Mutter, »höre jetzt auf mich, da liegt dein neuer Anzug.« Neben meinem Bett lag tatsächlich mein neuer Anzug, den ich am Abend sorgfältig auf den Stuhl ausgebreitet hatte. »Wenn jemand Fremder von draußen kommt und ihn dir raubt, wirst du ihn nicht wieder wegnehmen wollen?« »Ich nehme ihn wieder weg«, antwortete ich noch fester. »Belehre, Kranker, den Medikus«, sagte der Vater gereizt, da er sah, dass der Schiedsrichter der Gegenpartei zuneigte. »Und sicherlich wird ihn dir jener auch wieder zurückgeben, wenn er der Stärkere ist.« »Da haben wir's«, griff die Mutter hitzig auf, »weil er der Stärkere ist, darf er ihn wegnehmen. Hörst du das? Hörst du's?« »Ach, Unsinn«, rief der Vater ärgerlich, nun sich seine Chancen noch mehr verschlechterten. »Wie aber, wenn du selbst etwas hingegeben und versprochen hast, es nie wieder zurückzufordern? Und nun schreist du, gib's zurück?« »Hingegeben, hingegeben«, unterbrach ihn die Mutter bitter. »Nun sag mal, wirst du's von selbst hingeben?« »Aber sicherlich, wenn man dir die Pistole auf die Brust setzt.« In diesem Augenblick erwachte das Schwesterlein weinend aus dem Schlaf. Die Eltern kamen zu sich und gaben, unzufrieden miteinander, den Streit auf. Der Vater ging, rot und aufgeregt, auf seinen Stock gestützt, in sein Zimmer. Die Mutter aber nahm das Schwesterlein auf den Schoß und fing an, es zu beruhigen. Aus ihren Augen rollten Tränen. Lange konnte ich nicht wieder einschlafen, verwundert über die ungewöhnliche Szene. Ich fühlte, dass es kein persönlicher Streit war. Nicht um persönlichen Kummer erhitzten sich die Eltern und weinte die Mutter, sondern darum, was einst war und nicht mehr ist. Um ihr Vaterland, wo es einst Könige mit der Krone auf dem Haupte gab, Hetmans, schöne Trachten, eine unbekannte, aber bezaubernde Freiheit, von der die Sporowskis sprachen, wo es Schulen gab, in denen der kleine Thomas aus Sandomir studierte. Jetzt ist es mit all dem vorbei. Vaters Verwandte haben es weggenommen. Sie sind die Stärkeren. Die Mutter weint, weil das ungerecht ist. Den ihrigen ist Unrecht geschehen. Am nächsten Morgen war mein erster Gedanke, dass ich an etwas Wichtiges zu denken hatte, etwa an den neuen Anzug. Dieser lag wie am Vorabend auf seinem Platz. Manches aber stand nicht mehr an Ort und Stelle. In meinem Herzen bohrten wie ein Stachel die Keime neuer Probleme und neuer Stimmungen. Das Phantom »Es kommt was« nahm neue Formen an. Die Atmosphäre erhitzte sich immer mehr. Damen und Mädchen aus unseren bekannten Kreisen zeigten sich nur noch in Schwarz gekleidet. Die Polizei verfolgte diese Trauertoiletten. Die Demonstrantinnen, besonders diejenigen, die Abzeichen, Herz, Anker, Kreuz, trugen, wurden auf die Wache geführt und aufnotiert. Auf der anderen Seite wurden helle Toiletten in den Straßen von unbekannter Hand mit Säure begossen, in den Kirchen mit Messerchen zerschnitten. Katholische Geistliche hielten leidenschaftliche Predigten. Im September 1861 wurde die Stadt durch ein unerwartetes Ereignis in Aufregung versetzt. Eines Morgens gewahrte das zum Markt zusammenströmende Publikum mit Erstaunen auf dem städtischen Hauptplatz am Bernhardinerkloster in einer kleinen Umfriedung ein riesiges schwarzes Kreuz mit weißem Trauerrand, mit einer Girlande frischer Blumen und der Aufschrift »Den in Warschau zu Tode gemarterten Polen zum Gedächtnis«. Das Kreuz war etwa 5 Ellen hoch und stand dicht am Schilderhäuschen. Die Neuigkeit verbreitete sich in der Stadt mit Blitzesschnelle und vor dem Kreuze entstand bald ein Auflauf. Die Behörden wussten nichts Besseres zu tun, als das Kreuz schleunigst zu entfernen und auf die Polizeiwache einliefern zu lassen. Die Kunde, dass das Kreuz auf die Polizei gekommen sei, schlug in der Stadt wie eine Bombe ein. Den ganzen Tag über sammelten sich vor der Polizeiwache Menschenhaufen an. Frauen in großer Menge hielten in der Kirche Rat, wobei sie dem herbeigeeilten Polizeipräsidenten den Einlass verwehrten, und am Nachmittag zog die ganze Frauenschar in tiefer Trauer zum Gouverneur hin. Das kleine einstöckige Haus des Gouverneurs war bald von der weiblichen Belagerung umzingelt. Mein Vater hatte im Vorbeifahren die Menge und den ergrauten Chef des Gouvernements gesehen, wie er auf der Freitreppe seines Hauses stand und die Damen vergeblich zu überreden suchte, auseinanderzugehen. Schließlich wurde Militär aufgeboten. Allein die Menge verharrte bis zum Abend auf der Straße und erst in der Dunkelheit gelang es, sie auseinanderzutreiben. In der Stadt rief dies alles die größte Erregung hervor. Es wurde erzählt, wie die roh misshandelten Frauen in die Höfe und Haustore flüchteten, sich in die Läden retteten. Über das polizeilich beschlagnahmte Kreuz aber war selbst die orthodoxe Bevölkerung nicht wenig bestürzt, war sie doch gewohnt, das gemeinsame Heiligtum zusammen mit den Katholiken zu verehren. Seitdem schäumte die patriotische Erregung in hohen Wellen auf und die Demonstrationen häuften sich. In unserer Stadt wurde der Belagerungszustand unter Trommelwirbel verkündet. Einmal wurde auch unser Gässchen vom Militär besetzt. In allen Häusern wurde nach Waffen gesucht und fand man solche, dann wurden sie beschlagnahmt. Auch unsere Wohnung kam an die Reihe. Über dem Bette meines Vaters hing seit jeher auf einem Teppich eine alte türkische Pistole und ein krummer Säbel. Beide mussten jetzt dran glauben. Dies war übrigens die erste Haussuchung, der ich beiwohnte, und die Prozedur wirkte auf mich äußerst niederdrückend und beklemmend. Alle diese Vorgänge steigerten die allgemeine Erregung und spiegelten sich natürlich auch in unseren Kindergemütern wider. Da ich aber für meinen Teil zu jener Zeit weder Russe noch Pole, oder richtiger zugleich Russe und Pole war, so jagten die Schatten jener Erregung über meine Seele wie vom Sturmwind gepeitschte Wolken dahin. Einmal hatte mich meine Mutter in die katholische Kirche mitgenommen. Wir pflegten nämlich bald mit dem Vater den orthodoxen, bald mit der Mutter den katholischen Gottesdienst zu besuchen. Diesmal stand ich mit der Mutter im Seitengang neben der Sakristei. In der Kirche war es sehr still. Alles schien von einer unbestimmten Erwartung und Spannung erfüllt. Der Geistliche, ein jugendlicher, blasser Mann mit glühenden Augen, trug mit lauter, erregter Stimme lateinische Sätze vor. Dann erfüllte ein tiefes, banges Schweigen die gotischen Gewölbe des Bernhardinerklosters und inmitten des Schweigens ertönte die Nationalhymne. Herr, der du Polen durch so lange Zeiten. Erst waren es vereinzelte Stimmen, die sich hier und dort schüchtern erhoben. Nach und nach flossen sie wie Ströme zusammen. Das Lied erklang näher und fester, lauter und geschlossener, und schließlich brauste an das Gewölbe wie ein Orkan ein tausendstimmiger Chor, dem irgendwo in der Höhe das gewaltige Gebrüll der Orgel antwortete. Meine Mutter lag auf den Knien und weinte still, das Gesicht ins Taschentuch gedrückt. Auf mich machte dieser Klageschrei, von dem die ganze Menge wie von einer Meeresbrandung mitgerissen wurde, einen geradezu erschütternden Eindruck. Mir war, als hätte mich etwas erfasst und emporgetragen, als schwebte ich, von seltsamen Phantomen umgaukelt, in die Höhe. »Kosaken«, ließ plötzlich jemand in der Nähe fallen. Das Wort rollte im Flüsterton weiter, prallte irgendwo ab und tauchte im Stimmenmeer unter. Den wirren Träumen meiner erhitzten Einbildung gab jedoch dieses Wort zugleich einen bestimmten Inhalt. Kosaken, sie stürmten in die Kirche. Oben vor dem Altar steht der Geistliche, zu seinen Füßen drängen sich Frauen und unter ihnen meine Mutter. Die Kosaken stellen sich in Reihen auf und zielen. In diesem Augenblick springt ein kleiner Junge die Altarstufen hinauf, öffnet sein Jäckchen auf der Brust und ruft mit lauter Stimme: »Schießt auf mich, ich bin ein Orthodoxer, aber ich will nicht, dass man den Glauben meiner Mutter schmäht.« Die Kosaken feuern. Rauch, Flamme, Geknatter. Ich falle hin. Ich bin erschossen. Doch so merkwürdig glücklich, dass mir nachher alle die Hände drücken. Polnische Damen und Herren flüstern: »Das ist des Richters Sohn. Seine Mutter ist Polin. Ein edler Jüngling.« »Dieser Junge hat recht«, rufen auch die russischen Herren. »Es geht nicht an, in den Kirchen zu schießen und fremden Glauben zu schmähen.« Offenbar hatte mich das verfrühte Bücherlesen, die polnische Theatervorstellung, die Zeitereignisse, die einander in der erhitzten Atmosphäre der patriotischen Begeisterung jagten, zu einem kleinen Romantiker gemacht. Und es ist sehr wohl möglich, dass, wenn alles sich so abgespielt hätte wie im Theater, das heißt, wenn die Kosaken sich erst gegenüber der majestätischen Figur des Priesters mit dem geweihten Pokal in der Hand und der Frauengruppe zu seinen Füßen hübsch in Reih und Glied aufgestellt und dann abgewartet hätten, was ich unternehmen würde, ich mein Programm wohl ausgeführt hätte. Allein das wirkliche Leben ist roh und unharmonisch. Und es ist viel wahrscheinlicher, dass ich mich in einem prosaischen, wüsten Handgemenge so feige benommen hätte, wie nur der Feigste unter der lieben Stadtjugend. Als mein Vater von der Demonstration erfuhr, war er sehr ungehalten. Nach einigen Tagen sagte er zur Mutter: »Der Polizeipräsident hat mir gesagt, dass du auch schon aufnotiert seist.« »Was kann ich dafür?«, erwiderte die Mutter. »Ich habe nicht gesungen und ich hatte auch nicht gewusst, dass es zum Singen kommen würde.« »Und wenn du es gewusst hättest?«, frug der Vater. »Dann hätte ich den Jungen nicht mitgenommen«, gab sie zur Antwort. »Ich kann doch nicht aufhören, zur Kirche zu gehen.« Dabei blieb sie auch in der Folgezeit. Sie beteiligte sich nicht an dem Getue der überspannten Patriotinnen und Betschwestern, fuhr jedoch wie früher fort, zur Kirche zu gehen, ohne darauf zu achten, ob sie aufnotiert wurde oder nicht. Der Vater war nervös und unruhig, sowohl ihretwegen wie seiner Stellung halber. Er kannte jedoch als innig frommer Mensch das Recht des fremden Glaubens an. Mehrmals passierten um jene Zeit Truppen unsere Stadt. Einmal verbreitete sich das Gerücht, dass Baschkiren zu uns kämen. Es hieß, dies seien Wilde, die kein Wort Polnisch oder Russisch verständen, sondern bloß in ihrer eigenen wilden Sprache Rate brächten und mit der Nagaika nur so zuschlugen, wo es auch hintreffe. Diese Kunde verbreitete einen fast abergläubischen Schrecken. Einige Tage darauf passierte in der Tat die Straße ein Trupp schrecklicher Reiter auf ganz kleinen Pferdchen, kegelförmige, schafpelzverbrämte, zottige Mützen, Gesichter mit vorstehenden Backenknochen, kleine Schlitzäuglein, eine seltsame, wilde Haltung im Sattel. Als sie eine Gruppe Neugieriger, darunter einige Frauen, an einer Straßenecke bemerkten, riss einer der Reiter plötzlich sein Pferd in die Höhe und schwang die Nagaika. Hysterisches Gekreisch ertönte. Der Baschkira aber ritt weiter, nur sein blendend weißes Gebiss blitzte im dunklen Gesicht auf. Und daneben galoppierten im Staube, den ihre Pferde aufwirbelten, die anderen und lachten gleichfalls. Mir kam es befremdend vor, dass sie wie andere Menschen lachen konnten, und ich stellte mir mit Entsetzen eine Attacke dieser dunkelfarbigen Wilden vor. Indes zogen sie weiter und verschwanden bald hinter dem westlichen Schlagbaum in der Richtung nach Polen zu, wo, wie es hieß, bereits Blut geflossen sei. In unsere Stadt aber zogen wieder andere Truppen ein. In unserem Stall fanden bald auch 3 oder 4 Kosakenpferde ihren Stand. Die Kosaken selbst hatten sich gleichfalls im Stall neben ihren Pferden einquartiert, während in der Küche und im Schuppen Infanteristen untergebracht waren. Diesen Logierbesuchen begegnete man in der Stadt nicht allzu freundlich. Hausbesitzer und Mieter stritten gewöhnlich lange mit dem Quartiermeister, wollten keinen Platz einräumen und wandten sich irgendwohin mit Beschwerden. Wir Kinder gewöhnten uns jedoch rasch an die ungebetenen Gäste. Die Kosaken setzten uns manchmal auf ihre Pferde und nahmen uns mit, wenn sie an das Flüsschen zur Tränke gingen. Die Soldaten erlaubten uns herablassend, die Knöpfe ihrer Uniformen mit Kreide und Tuchlappen blank zu putzen. Und die dünne Kohlsuppe, die sie in Kesseln jeden Tag aus der Kompanieküche brachten, kam uns über alle Maßen schmackhaft vor. Eine Soldatengestalt ist mir besonders deutlich in der Erinnerung geblieben. Das war ein schon ältlicher Mann mit runzligem Gesicht, borstigem grauen Schnurrbart und einem Ohrring im linken Ohrläppchen. Seine Miene war unfreundlich und finster. Nachdem er sich im Schuppen installiert, seine Munition an den Nägeln aufgehängt und das Gewehr sorgfältig im Winkel untergebracht hatte, lehnte er sich mit der Schulter an den Türpfosten und schaute mit ernster Aufmerksamkeit zu, wie wir mit anderen Jungen aus der Nachbarschaft mit hölzernen Gewehren exerzierten. Nach einer Weile hielt er die Rolle des unbeteiligten Zuschauers nicht aus, trat an unsere Front heran und fing an, uns die Hauptgriffe zu zeigen, wobei uns die Exaktheit und Elastizität seiner Bewegungen verblüffte. Es war, als ob in seinen inneren Metallfedern sich spannten und klapperten. »Jetzt bring ich's euch Polenblut bei, ihr aber geht dann meutern und knallt mich selbst am Ende nieder«, sagte er zum Schluss, halb scherzhaft und halb ärgerlich. Nach einiger Zeit hatte sich zwischen uns Kindern und dem alten Soldaten die beste Freundschaft angeknüpft. Viele Stunden verbrachten wir zusammen in sommerlicher Abenddämmerung. Auf Afanassis Schlafbank, die nach Schweiß, nach Lederzeug der Munition und saurer soldatischer Kohlsuppe roch, bis seine Kompanie irgendwo aufs Land weiterzog, um polnische Freischärler zu verfolgen. Für uns war die Trennung von ihm sehr schmerzlich. Aber auch der Soldat war sichtlich ergriffen. Der lange Nikolajewsche Militärdienst hatte bereits sein ganzes Leben verschlungen, alle seine Familienbande zerrissen und das alte Soldatenherz zehrte nur noch von beiläufigen Anhänglichkeiten der Standquartiere. Von den Kosaken haftet in meiner Erinnerung besonders ein junger, schwarzlockiger Unteroffizier. Er war pockennarbig, was jedoch seinem Ruf als schöner Mann durchaus keinen Abbruch zu tun schien. Für uns Kinder war es immer der größte Genuss zu beobachten, wie er ohne jeden Anlauf fast wie durch Zauberei aufs Pferd flog. Von Zeit zu Zeit pflegte sich der Tollkopf sinnlos zu betrinken und schrie dann über den ganzen Hof mit blitzenden Augen: »Ach, ihr Polacken, wo denkt ihr hin mit euren Meutereien? Merkt euch wohl, einst erhebt sich der Don und wird das Mütterchen Moskau an der Kehle packen. Dermaßen wird er es packen. Da kommt ihr gar nicht mit!« Und er fuchtelte mit der geballten Faust, als hielte er darin schon das Mütterchen Moskau fest. Unser Freund, der alte Afanassi, schüttelte in solchen Fällen missbilligend den Kopf und pflegte zu sagen: »Ist das aber ein Volk, diese Kosaken! Ein Diebsvolk sind sie, wo nur irgendetwas locker hängt, gleich haben sie es geklaut. Auch ihr Dienst ist ein anderer, wofür unser einer Spießruten laufen muss. Das geht jenen alles glatt hin. Der Unteroffizier peitscht zu einem bloß mit einer Geige ein wenig durch und damit gut. Und auch das nicht wegen des Diebstahls selbst, sondern weil es heißt, lass dich eben nicht erwischen.« Die Kosaken pflegten bei diesen ernsten Vorträgen Afanassis nur zu lachen. Einst hatte der schwarzlockige Teufelskerl wieder einmal etwas Tolles ausgefressen und sollte in Arrest gehen. Total betrunken wie er war, riss er sich aus den Händen seiner Kameraden los, schwang sich auf sein nicht entsatteltes Pferd und sprengte zum Tore hinaus. Es schleuderte ihn dermaßen im Sattel hin und her, dass es schien, als müsste er jeden Augenblick aufs Pflaster fliegen und mit zerschmetterten Gliedern liegen bleiben. Als wir aber zum Hof hinausliefen, erblickten wir ihn schon weit in der Fernsicht der Straße. Er schoss wie der Blitz dem Kiewer Schlagbaum zu. Hinter ihm in immer größerem Abstand die Verfolger. Am anderen Morgen striegelte er, wie wenn nichts passiert wäre, sorgfältig seinen Rappen und machte sich über die Kameraden lustig, die ihn nicht hatten einholen können. Die Freischärler waren inzwischen auch in unserer Gegend aufgetaucht. Über der Stadt erhob sich ein unheilverkündender Schatten. Alle Augenblicke hörte man, dass bald dieser, bald jener von den uns bekannten jungen Leuten verschwand. Sie zogen in den Wald, wie man zu sagen pflegte. Die Zurückgebliebenen wurden von den Fräulein mit der Spitzenfrage, ob sie wirklich noch hier wären, begrüßt. Auch mehrere Jünglinge vom Pensionat Richlinski waren in den Wald gegangen. Einmal beim Mittagessen sagte die Mutter zum Vater, Stasiek ist gekommen, sie laden uns heute Abend ein. Der Vater blickte sie verwundert an. Wie? Frug er. Alle drei? Ja, alle drei, gab die Mutter mit stiller Trauer zur Antwort. Ihr seid alle verrückt, rief der Vater ärgerlich und legte den Löffel weg. Rein verrückt sind alle geworden und die Alten mit dazu. Es stellte sich heraus, dass es sich um die drei Söhne des Herrn Richlinski handelte, die an der Kiewer Universität studierten und jetzt gekommen waren, um Abschied zu nehmen und den elterlichen Segen zu erbitten, bevor sie zu den Freischaren zogen. Der eine war im letzten Kurses der Medizin, der andere, glaube ich, im dritten Kurses. Der jüngste, eben der Stasiek, der im 18. Jahr stand, hatte erst im Vorjahr das Gymnasium absolviert. Er war ein rotwangiger, lustiger Junge mit glänzenden schwarzen Augen und der ausgesprochene Liebling seiner ganzen Umgebung. Nachdem sie den Abend in der Mitte der Familie und der nächsten Freunde verbracht hatten, fielen alle drei auf die Knie. Die Alten gaben ihnen den Segen und in der Nacht reisten sie ab. »Ich hätte diesem Stasiek die Rute gegeben und ihn hinter Schloss und Riegel gesetzt«, sagte mein Vater ärgerlich am anderen Tage. »Selbst Kinder ziehen aus, um für das Vaterland zu kämpfen«, sagte die Mutter sinnend und ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Was wird das bloß werden?« »Was werden wird, einfangen wird man sie, wie junge Hühnchen«, erwiderte der Vater bitter. »Ihr seid alle miteinander rein verrückt geworden.« In der ersten Zeit war die Stimmung in der polnischen Gesellschaft eine gehobene und zuversichtliche. Man sprach von Siegen, von einem gewissen Roschitzki, der sich an die Spitze der wolynischen Freischaren gestellt hätte, von der Hilfe, die Napoleon senden wolle. Im Pensionat teilten die Schüler einander diese Neuigkeiten mit, die Marinja, Richlinskis einzige Tochter, mit leuchtenden Augen überbrachte. Diese großen Mädchenaugen, die denen Stasieks ähnlich waren, strahlten vor freudiger Begeisterung. Ich glaubte gleichfalls an alle Erfolge der Polen. Die Empfindungen aber, die sie bei mir weckten, waren ziemlich verworrene. Eines Nachts hatte ich einen aufregenden Traum. Zuerst war es wohl ein Spiel, Polen und Russen, das um jene Zeit bei uns Buben alle anderen Spiele verdrängt hatte. Dabei pflegten wir die Rollen nicht etwa nach unserer Nationalität, sondern nach dem Los zu verteilen, so dass bald russische Knaben an die Polenfront, bald polnische Knaben an die Russenfront kamen. Ich weiß nicht, zu welcher Front ich diesmal im Traum gehörte. Ich weiß nur, dass das Spiel bald zum wirklichen Krieg wurde. Da war ein großes Feld, in dem ein schilfbewachsenes Flüsschen sich dahin schlängelte. Irgendwo brannte es. Irgendwo sprengten in Staub und Rauchwolken gehüllt Reiter mit kegelförmigen Mützen. Irgendwo knatterten Gewehrschüsse. Und der Wind trug weiße Rauchwölkchen fort, wie ich sie auf dem Schießplatz gesehen hatte. Ich floh vor irgendjemanden und verbarg mich unter dem Abhang des Flussufers. Auf einmal zeigte sich, dass eigentlich nicht ich mich dort verbarg, sondern eine Korporalschaft russischer Soldaten. Mitleiderregend in ihrer Angst kauerten sie sich unter dem Abhang im Schilf knietief im Wasser nieder. An ihrer Spitze, mir zunächst, stand der Afanassi in seiner runden, schirmlosen Mütze und mit dem Ohrring im linken Ohrläppchen. Er betrachtete mich mit einem ernsten, fast finsteren und vorwurfsvollen Blick. Und mein Herz schnürte sich vor Pein und Angst zusammen. Drüben im offenen Feld sprengten im Rauch die siegreichen Polen dahin. Plötzlich taucht über dem Abhang hoch zu Ross Stasiek Richlinski auf. Seine lustigen, schwarzen Augen blitzen und er lächelt sein kindlich übermütiges Lächeln. Mir blieb das Herz stehen vor Angst, und es war mir, als gäbe es in der ganzen Welt niemand Schrecklicheren als diesen Jüngling, der im nächsten Augenblick den im Schilf versteckten Afanassi und die Soldaten entdecken musste. Mir aber waren diese Menschen jetzt lieb und teuer, und ich litt um sie, als wären sie meine Brüder. Das kommt daher, dachte ich, als ich in Schweiß gebadet mit heftigem Herzklopfen erwachte, weil sie Russen und ich ein Russe bin. Aber ich irrte mich. Das kam nur daher, weil sie Menschen waren. Und bald wandte sich mein Mitleid auch der anderen Seite zu. 2 oder 3 Wochen später kamen zu uns Gerüchte über Scharmützel, die bei Kiew stattgefunden hatten. Das waren nur noch klägliche Anläufe, die gar bald von Kosaken und Bauern niedergeschlagen wurden. Im Rychlinskischen Haus zog qualvolle Unruhe ein. Wir saßen einmal mit unseren Schularbeiten in Marinjas Zimmer, die der jüngsten Klasse französischen Unterricht erteilte, als sie zu ihrem Vater gerufen wurde. Sie kam zurück, hochrot im Gesicht, mit verweinten Augen und versuchte, den Unterricht fortzusetzen. Plötzlich sprang sie jedoch auf, warf sich aufs Bett und brach in lautes Schluchzen aus. Ich stürzte nach einem Glas Wasser. Sie schob es jedoch mit der Hand von sich und sagte unter Schluchzen: »Geht, geht alle, ich brauche nichts.« Bald wurde im Pensionat bekannt, dass alle 3 Brüder Rychlinski an dem Scharmützel beteiligt und gefangen genommen waren. Der Älteste war obendrein von einer Kosakenlanze am Halse verwundet. Der alte Rychlinski erschien nach wie vor zum Frühstücks- und Mittagstisch. Frug nach wie vor, qui à la règle, saß zu Gericht über uns und sprach Recht. Seine Frau leitete den großen Haushalt mit derselben Festigkeit weiter. Marinja setzte ihren Unterricht mit uns fort, ohne sich mehr von ihren Gefühlen überwältigen zu lassen. Die ganze Familie trug stolz ihr Leid und war bereit, neuen Schicksalsschlägen die Stirn zu bieten. Der Aufstand hatte unterdessen nirgends Erfolg. Napoleon kam nicht. Die Bauern stießen selbst im eigentlichen Polen nur widerstrebend zum Putsch. In anderen Gegenden aber spielten sie dem aufständigen Adel gar übel mit. Einmal bekam ich einen Gefangenentransport zu sehen. Auf langen Leiterwagen, wie sie zum Ernteeinfahren gebraucht werden, saß ein Trupp Aufständiger. Einige mit verbundenen Köpfen oder einem Arm in der Binde. Die Verwundeten sahen blass aus. Bei einem war auf der Binde Blut zu sehen. Vorne im Wagen saßen Bauern, die ihre Pferde antrieben, während rechts und links zur Seite gleichfalls Bauern als Konvoi ritten. Die Sympathien der städtischen Bevölkerung waren zumeist auf Seiten der Gefangenen. Junge Dienstmädchen spielen die sich auf ihren Mähren herumtummelnden Bauernlümmel an. Diese warfen ihrerseits höhnisch den Schöpf in die Höhe und schoben die Schafpelzmütze keck aufs Ohr. Das Gefängnis in dem engen Tschudnowskaja-Gässchen war bald mit Eingelieferten überfüllt, und die bloß Verdächtigen sowie die Übelgesinnten mussten in privaten, zu diesem Behufe gemieteten Räumen untergebracht werden. Dann begann der Triumph der Sieger und die Vergeltung. Einmal fuhr vor unserem Hause eine 2-spännige Mietskutsche vor, aus der ein junger Offizier stieg und nach meinem Vater frug. Er hatte eine nagelneue blaue Uniform an, von der die weißen Achselschnüre effektvoll abstachen. Seine Sporen klirrten bei jedem Schritt leise und angenehm. »Wie hübsch ist der Herr«, sagte mein kleines Schwesterlein, und anderen gefiel er auch sehr gut. Die Mutter jedoch erschrak, ich weiß nicht warum, bei seinem Erscheinen und ging eilig zum Vater hinein. Als Vater ins Wohnzimmer trat, stand der schöne Offizier vor einem Bilde, auf dem die Gestalt eines bärtigen Polen im roten Kontusch mit einem Säbel an der Seite und dem Hetmannsstab in der Hand ziemlich roh in Ölfarbe gemalt war. Der Offizier verneigte sich, klirrte mit den Sporen und frug auf das Bild weisend: »Mazeppa?« »Nein, das ist Scholkiewski«, antwortete der Vater. »Ach so«, sagte der Offizier gedehnt, als ob er gleichermaßen den Mazeppa wie den Scholkiewski missbilligte, worauf er sich mit dem Vater in dessen Zimmer begab. Eine Viertelstunde später stiegen beide in die Kutsche. Die Mutter und die Tanten blickten ihnen vorsichtig und ängstlich durch das Fenster nach. Ich glaube, sie befürchteten, dass der Vater verhaftet sei. Uns Kindern kam es hingegen seltsam vor, dass eine so hübsche, tadellose und einnehmende Erscheinung Angst einflößen konnte. Am Abend erzählte der Vater, als die Kutsche vor dem Gefängnis vorbeifuhr, meinten die Aufständigen, die aus den Fenstern hinausschauten, gleichfalls, der Richter sei verhaftet worden, und fingen an, den Gendarmen laut zu beschimpfen. Der Vater musste von Amts wegen an Kommissionen teilnehmen, in denen der hübsche Offizier mit dem lieblichen Sporenklirren eines der grimmigsten Mitglieder war. Die übrigen Beamten, die zu der örtlichen Bevölkerung Beziehung hatten, waren milder. Einmal erzählte der Vater, als er von der Sitzung heimkam, der Mutter, einer von den Verdächtigen wäre noch vor Beginn der Sitzung in den Saal getreten, hätte einen eben erhaltenen Brief auf den Tisch geworfen und in seiner Verzweiflung ausgerufen: Ich verteidige mich nicht mehr, machen Sie, was Sie wollen. Mein Sohn ist zu den Freischärlern gegangen und ist gefallen. Der Gendarm und der Staatsanwalt waren in diesem Moment noch nicht zugegen. Mein Vater blickte die übrigen Mitglieder der Kommission an, händigte dem Greis seinen Brief wieder ein und sagte in offiziellem Tone: Die Sitzung ist noch nicht eröffnet und private Unterhaltungen sind hier nicht statthaft. Einige Minuten später trat der Gendarm ein. Der alte Herr hatte aber inzwischen die Selbstbeherrschung wiedergewonnen und verbarg den Brief. Seine persönliche Angelegenheit verlief günstig und die Familie blieb vor Vermögenskonfiskation und Ruin bewahrt. Hinrichtungen hat es in unserer Stadt, wenn ich nicht irre, 3 gegeben. Sie betrafen sogenannte Henker-Gendarmen sowie russische aktive Offiziere, die sich dem Aufstand angeschlossen hatten. Ich erinnere mich nur eines dieser Fälle. Es sollte ein ehemaliger Offizier, ich glaube Strojinowski, mit Namen hingerichtet werden. Er war jung, schön, vor kurzem verheiratet. Eine glänzende Laufbahn stand ihm offen. Er wurde auf dem Schlachtfeld festgenommen und das Gesetz war klar. Ich weiß nicht, ob die Unterschrift meines Vaters mit den anderen unter dem Todesurteil stand oder nicht. Jedenfalls grollte ihm durchaus niemand aus diesem Grunde. Im Gegenteil bat der schon verurteilte Strojinowski, mein Vater möge ihn vor der Hinrichtung besuchen. Bei diesem Besuch gab er dem Vater verschiedene Aufträge und den letzten Gruß an seine junge Frau mit. Dabei äußerte er sich mit großer Bitterkeit über seinen Freischärlerkorps. Als er zurückweichen wollte, drängten sie lärmend darauf, in die Schlacht geführt zu werden. Kaum aber hatten sich vor der Sperre auf dem Waldwege Bauern mit Sensen und Kosaken gezeigt, als das Korps Fersengeld gab, er aber, Strojinowski, wurde gefangen genommen. In den Tod ging er mit Bitterkeit und Bedauern, aber männlich und in stolzer Haltung. Die Romantik, von der junge aufständige Adel hingerissen war, ist eine schlechte Kriegsschule. Die Begeisterung dieser Jugend zehrte von einer abgelebten Vergangenheit, vom Schatten des Lebens, nicht vom Leben selbst. Die rohe, prosaische Attacke eines Haufens Bauern und Kosaken erinnerte herzlich wenig an die schönen Schlachtenbilder. Und der arme Strojinowski musste seinen Glauben an die geschichtliche Romantik mit dem Leben büßen. Es war ein heller Tag im Juni oder Juli. Vom frühen Morgen an war es in der Stadt bekannt, dass auf dem Wüstenfeld hinter dem Kiewer Schlagbaum in der Nähe des Schlachthofes bereits ein schwarzes Kreuz aufgestellt und eine Grube gegraben war. Deshalb schien alles an jenem Tage etwas Besonderes, düster, feierliches, qualvoll Spannendes an sich zu haben. Um Mittag erscholl in der hellen Luft ein kurzer dumpfer Knall. Es war, als hätte man einen stumpfen Schlag an die Schläfe erhalten. Der Knall zerriss gleichsam inmitten des helllichten Tages einen Vorhang, wie die Wolke vom Blitz zerrissen wird. Keine Wolke war zwar zu sehen und kein Blitz. Die helle Mittagssonne stand am Himmel und doch wurde ein Vorhang zerrissen. Und für einen Augenblick trat aus dem leuchtenden Tage etwas Unheimliches, Geheimnisvolles heraus, das der Alltag unsichtbar verborgen hält. Das war der Augenblick, in dem, wie wir alle wussten, ein Menschenleben wie ein Faden glatt durchschnitten worden war. Man erzählte nachher, dass Strojinowski gebeten hatte, ihm die Augen nicht zu verbinden und die Hände nicht zu fesseln. Diese Bitte war ihm gewährt worden und er gab den Soldaten selbst das Kommando zum Schießen. Am anderen Ende der Stadt saß um dieselbe Stunde Strojinowskis Mutter bei Bekannten. Und als der kurze, dumpfe Knall bis zu ihr heranrollte, fiel sie, wie vom Blitz getroffen, zu Boden. Noch einmal, ich weiß auch jetzt nicht, ob die Unterschrift meines Vaters unter dem Urteil der Kriegsgerichtlichen Kommission stand, oder ob dies ein Feldkriegsgericht aus lauter Militärs war. Niemand sprach davon oder interessierte sich dafür. Das Gesetz war klar. Ende von Abschnitt 15.